universe. My song is dedicated to the cosmic egg and the Big Bang, with no beginning whatsoever. An endless cycle of creation and destruction and creation sprang from the void. It is the song about the cosmic dance, when time began, when space was filled with energy, when at 100,000 million degrees, amidst the flood of light and bluster, the sound was born, the sound is supreme. This is the song of man who is, of man who is to celebrate the cosmic plan, of man who knows he is, and thus can say, I am.

ist damit beendet. Der Krieg ist damit beendet. Ella pienso en la muerte. Ella pienso en la muerte. Ella pienso en la muerte. Ella pienso en la muerte. Pienso en la muerte. Ya no pienso en la muerte. Ya no pienso en la muerte. We'll be right back. Thank you. Yeah. Thank you. hypnotized. Night after night, I dream of you. Night after night, I'm alone. Night after night, I call you. Night after night, you're never, never home. Thank you.

Kiss. Your cat. Take out. Ich will Sex. Ich mag Sex. Und ich will Sex. Ich will dich. Ich will dich. Ich lieb dich. Thank you. euch gut in Acht, in der Vollmondnacht vor dem Zauberer. Ich hab eure Träume, dass ich's nur nicht versäume, gleich im Dunkeln zum Mond raufgebracht. Magische Nacht, nur der alte im Dunkeln zum Mond raufgebracht. Magische Nacht, nur der alte Mond weiß noch genau, wo die Liebe wird. Gehst du hinein, findest du sie aus Träumen der Macht und aus Fantasie. Magische Nacht und die Liebe wächst mit jedem Traum, es ist wie verhext. Yeah. Schönste. Thank you. zu sehen. Ich hab Angst, Angst vor dieser Stimme. meinen Körper zurück. Nimm dir, was du brauchst. Machen, denn so wie du mich liebtest, fühlte ich, dass es nicht anders geht. Yeah.